Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Wir haben hier jetzt was ganz Tolles, wo das Herz von Hobbyköchen und Freizeitkonditoren in einem aufgeht. Ja? Und zwar gibt es jetzt bald einen Food-Printer zu kaufen. Ein Food-Drucker, ein Essensdrucker, um es mal komplett zu übersetzen. Den haben ein paar Wissenschaftler entwickelt von der Fachhochschule Weihenstephan in Freising bei München. Martin hat sich das natürlich sofort für uns angeschaut. Was kann es genau, dieses Gerät? Also dieser Food-Printer kann über 30 verschiedene Lebensmittel in Form bringen, zum Beispiel Kartoffelbrei, Fruchtpüree, Marzipan, sogar Milchprodukte sind dabei. Und was dich natürlich besonders interessieren wird, du kannst damit auch Fleischmasse verarbeiten. Also wenn du jetzt beim nächsten Redaktionsfrühstück hier mal so eine Leberpastete als Marlies-Form mitbringen möchtest, ist das überhaupt kein Problem. Du musst das auf einem speziellen Tablet vorher aufschreiben, wie das auszusehen hat. Und der Drucker baut den Text dann auf. Die Lebensmittel, ne, die werden dann so schnöde Schicht für Schicht auf einen Teller aufgetragen. Geht aber nicht nur mit Marlies, sondern auch mit deutlich komplexeren Figuren. Interessant. Also werden die Lebensmittel dafür irgendwie speziell bearbeitet? Schmecken die vielleicht sogar anders, damit das geht, damit das druckbar ist? Nein, unabhängig ob Marlies oder irgendwas anderes. Das geht so, sagt Melanie Sänger. Die ist Ernährungswissenschaftlerin in Weihenstephan und arbeitet bei dem Startup mit. Also das sind ganz normale Lebensmittel und die werden ja nur in Form gebracht. Also das ist jetzt zum Beispiel ein ganz feines Marzipan. Und es ist wie beim Konditor, der eine Spritzhülle nimmt, um was in Form zu bringen, wird es durch diese Düse gedruckt und ganz präzise aufgebracht. Aber letztendlich verändert sich das Lebensmittel dadurch nicht. Ja, und dass beim Geschmack auch wirklich nichts flöten gehen soll, dafür steht der Foodprinter auch mit seinem Namen. Bon Cuisini heißt er nämlich, abgeleitet von Bon Cuisine, also französisch für gutes Essen, gute Küche. Klingt nach einer netten Spielerei. Quanta costa? Schön, dass du so im Französisch drin bist mit Quanta Costa. Also im Vorverkauf. Ça fait combien? Ja, also im Vorverkauf wird der Bon Cuisini wohl 899 Euro kosten. Das ist natürlich schon ziemlich viel, so für Hobbyköche, Hobbykonditoren. Da muss man wirklich gerne in der Küche stehen, damit sich das auch irgendwie lohnt. Mhm. Aber das Interesse könnte besonders bei Krankenhäusern oder zum Beispiel Altersheimen groß sein, glaubt Melanie Sänger. Jeder verstoffwechselt im Lebensmittel anders und in der Medizin ist es schon quasi üblich, dass man Sachen genau zuschneidet, also genau untersucht, welche Medikamente passen zu einem. Und letztendlich ist sowas auch bei Lebensmitteln vorstellbar, weil eben jeder das anders aufnimmt und dass man wirklich zugeschnittene Lebensmittel für einzelne Individuen herstellt. Ja, also zum Beispiel könnte das gedruckte Essen für Menschen interessant sein, die nicht mehr richtig schlucken können. Ja, aber ich kann doch den Kartoffelpü auch mit einer Keller auf den Teller legen. Also da brauche ich doch jetzt im Seniorenheim keinen Foodprinter für, oder? Ist natürlich eine unromantische Vorstellung. Das Auge isst ja auch irgendwie mit. Okay. Und Kartoffelpüree-Blume aus dem Foodprinter ist vielleicht mal was anderes und Appetitanregendes, ich weiß nicht, aber du kannst es halt auch genauer portionieren und formen. Also wenn du weißt, jemand hat halt ganz besonderes Problem beim Schlucken, kannst du es halt sehr klein damit portionieren zum Beispiel. Okay. Klingt irgendwie alles sehr hübsch, sehr lustig, sehr nett, irgendwie auch faszinierend, aber auch nach einem sehr ambitionierten Projekt. Wie ist denn das überhaupt passiert? Also wie kam der drauf? Wie ist das zustande gekommen? Ja, das ist im Mai bei Kickstarter gelauncht worden und seitdem haben die Entwickler über 40.000 Euro schon eingenommen. Mittlerweile sind knapp 70 Drucker vorbestellt und werden Anfang kommenden Jahres verschickt und dann wird munter losgedruckt in Großküchen und heimatlichen Küchen. Der Food Printer, 899 Euro hast du gesagt, ne? Mhm. Also Anfang kosten. Na, gucken wir mal, ob wir das bis dahin zusammenkriegen. Können wir uns auch einkaufen. Für Matt Eagle in Form von Martin mal. Oder so. Ach nee, komm mal. M&M. M&M. Hm. Da denkt jeder, lecker Schoko, aber nee, Matt. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?